Was für eine Freude, wieder hier sein zu dürfen. Es ist mir immer eine besondere Freude, eine besondere Ehre, hier in Liechtenstein sein zu dürfen. So viele Leute an einem kalten Mittwochabend kommen hier heraus. Also da sieht man, wie hungrig ihr wirklich seid. Meine liebe Debbie, viele von euch kennen sie ja, die lässt euch auch herzlich grüßen. Die ist zu Hause in Brasilien, die ist leider heute nicht mit mir hier. Es ist eine verrückte, zweiwöchige Tour, die ich gerade durch Europa mache. Aber ich bin so überzeugt davon in meinem Herzen. Zuerst mal meine Frage, kennt mich jemand hier nicht? Darf ich eure Hand sehen? Einige wenige, oder doch einige. Lass mich mich ganz kurz vorstellen. Ich bin Reinhard Hirtler, Österreicher, in Österreich geboren und aufgewachsen, habe mein Leben vor 51 Jahren Jesus übergeben und diene Jesus jetzt seit 39 Jahren. Habe in England meine Bibelschule gemacht vor langer Zeit, bin seit 33 Jahren verheiratet, Vater zweier erwachsener Kinder, die in den USA leben. Wir haben in Österreich viele Jahre Gemeinden gegründet, dann hat uns der Herr in die Vereinigten Staaten gerufen, wo wir 10 Jahre Teil von Morningstar Ministry mit Rick Joyner waren. Und dann hat Gott uns nach Brasilien gerufen, wo wir heute involviert sind, in Gemeindengründungen zu helfen und auch Waisenhäuser aufbauen in Brasilien. Das tun wir so. Also jetzt wisst ihr, wer ich bin. Bevor ich zu denen beginne, kurz, es ist etwas in die Hose gegangen. Ich habe 16 Bücher geschrieben, ich meine 17, das ist jetzt bald fertig, weil der Herr mir das aufgetragen hat zu tun, vor vielen, vielen Jahren. Das wollte ich eigentlich nie tun. Und ich glaube, es gibt eine gute Anzahl schon in Deutsch. Der nächste kommt vor Weihnachten noch raus. Und ich habe sie bestellt gehabt, ich komme direkt aus Österreich, die hätten sollen am Montag in Österreich ankommen und ich hätte sie hierher bringen sollen mit mir. Aber es ist etwas schief gegangen, die sind immer noch verschwunden. Also habe ich sie nicht mitgebracht. Aber wir bieten euch Folgendes an, wenn ihr möchtet. Es gibt eine Liste und Fotos von den Buchtiteln, die ich habe. Wenn ihr sie erwerben wollt, ihr könnt sie einfach hier schon kaufen, euren Namen einschreiben und die Adresse einschreiben. Romme ist dort und ich schicke sie dann diese Woche direkt an eure Adresse portofrei nach Hause. Wenn ihr das wollt, das könnt ihr so machen. Die Kinderbücher, die ich geschrieben habe, die waren auf Portugiesisch. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich glaube, wir haben davon über 10.000 Stück verkauft. Es ist unbeschreiblich, wie viele Zeugnisse wir davon bekommen haben. Das ist meine eigene Geschichte, als ich tot war und im Himmel war, vor einigen Jahren. Und ich habe das geschrieben von der Perspektive eines Kindes, weil wir in unseren Gemeinden in Brasilien sehr viel großartige Kinderarbeit haben. Und viele Pastorinnen sind immer wieder an mich herangetreten, haben gesagt, Reinhard, schreib was für die Kinder. Und dann kam mir diese Idee, warum nicht meine Geschichte vom Himmel? Und die Bücher heißen Reini besucht den Himmel und Reini besucht den Himmel zum zweiten Mal. Die werden Kinder bereits schon von 2 Jahren an vorgelesen und ich habe Erwachsene, die sagen, sag nicht, das ist ein Kinderbuch, denn das sollen auch Erwachsene lesen. Also Altersgrenze, wie ihr das wollt, die liegen auch dort. Wenn irgendjemand interessiert ist, was wir tun in Brasilien, wir schreiben einmal im Monat einen Rundbrief, dort gibt es eine Liste, ihr könnt gerne eure E-Mail-Adresse auch hinterlassen in Blogschriften. So, das war's, jetzt wisst ihr, wer ich bin. Heiliger Geist, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir, wir danken dir für deine Gegenwart. Geist Gottes, wir ehren dich, wir schätzen dich, wir lieben dich, wir sehnen uns nach dir so sehr. Heiliger Geist, wir geben dir heute Abend völlige Freiheit. Du und mach, was du tun willst. Wirke so, wie du wirken willst, Geist Gottes. Wir geben dir die völlige Freiheit. Wir liefern uns dir ganz dir aus. Und Heiliger Geist, wir sagen dir, dass das ist dein Abend. Das ist nicht der Abend eines Menschen. Herr, wir wollen nicht die Stimme eines Menschen heute Abend hören. Wir wollen deine Stimme hören, Geist Gottes. Und darum bitten wir dich, dass du heute Abend klar redest, dass du berührst, dass du Herzen veränderst, dass du heute in uns etwas wirkst, das uns dazu bringt, dass wir Jesus immer mehr verherrlichen. Und wir danken dir dafür, Heiliger Geist, dass wir dir absolut vertrauen können. Danke, Geist Gottes. Amen. Ich trage in meinem Herzen 2 Gewissheiten, die so tief sind, die mir niemand nehmen kann. Ich hatte vor etwa 2 Jahren ein Erlebnis mit Gott. Ich habe das euch schon bestimmt vielen erzählt, wo der Herr mich in den Himmel nahm und mir gesagt hat, dass Jesus Christus kurz davor ist, wiederzukommen. Jesus sagte zu mir, wir leben nicht in der letzten Stunde, wir leben in der letzten Minute. Und ich bin so tief überzeugt, dass ich bin 58 Jahre alt, dass ich in meiner Lebenszeit Jesus Christus wiederkommen sehen werde. Diese Überzeugung habe ich sehr tief, abgesehen von den prophetischen Zeichen, die sich ja erfüllt haben und die sich so schnell erfüllen. Aber die zweite Sicherheit, die ich in meinem Herzen trage, die der Herr mir so stark in meinen Geist gegeben hat, ist, dass wir ganz kurz davor stehen, die größte Seelenernte der Geschichte der Menschheit zu erleben. Die Geschichte der Menschheit wird eine Ernte von Seelen erleben, wie wir sie noch nie gesehen haben, auch wie es nicht war zu Zeiten der ersten Gemeinde. Und wir erleben das tropfenweise, tröpfchenweise sehen wir das. Ich war vor kurzem in einer Gemeinde in Sao Paulo, da ist ein junger Mann, 24 Jahre alt, der ist auf die Straße gegangen vor 2 Jahren und hat vor 2 Jahren auf der Straße evangelisiert, hat Bibeln sich gekauft, Bibeln ausgeteilt und auf der Straße einfach von Jesus weitererzählt. Und ich war bei ihm, habe dort gepredigt und dieser junge Mann, der wurde so ergriffen von der Realität des neuen Bundes. Das ist etwas so außergewöhnlich. Jetzt ist er 24, damals war er 22 Jahre. Nicht mal noch 1 Jahr verheiratet, seine Frau ist 20 Jahre alt. Und ich habe den Mann noch nie gesehen, ich wusste gar nicht, wer der war. Ich kannte seinen Namen nicht. Gott hat mich dort hingeschickt auf einigen interessanten Umwegen. Und er holte mich am Flughafen in Sao Paulo ab und er umarmte mich. Und wir begannen zu heulen, einfach so zu heulen. Gut, ich heule ja sehr viel und sehr leicht. Aber ich hatte diesen Mann in die Arme und ich spürte, dass irgendetwas ist hier anders. Und der junge Mann schaute mir in die Augen und sagte, Reinhard, weißt du, dass du mein Vater bist? Und ich sage, ich weiß gar nicht, wer du bist. Ich habe dich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich habe nicht mal noch von dir gehört. Ich bin hierher gekommen, weil mich jemand anderer hierher vermittelt hat und der hat mir deinen Namen jetzt gesagt. Und er hat gesagt, nein. Er hat gesagt, ich habe ein Buch gelesen vom Neuen Bund, das hat mich so ergriffen und ich habe gesagt, das setze ich absolut so um und ich will nur den Neuen Bund leben und predigen. Dieser Mann hat in 2 Jahren von null eine Gemeinde aufgebaut mit 2500 Leuten. Ich war drinnen im Gottesdienst am Abend, die Atmosphäre war elektrisch, geladen und ich sagte, Victor, kommen zu euch auch Ungläubige in den Gottesdienst? Er hat gesagt, jeden Gottesdienst. Und ich dachte mir, okay. Und nachdem ich der Gemeinde gedient habe, habe ich gesagt, so jetzt muss ich 5 Minuten mir nehmen, um das Wichtigste mitzuteilen. Und ich habe 5 Minuten das Evangelium gepredigt. 70 Menschen sind nach vorne gelaufen, haben ihr Leben Jesus Christus übergeben. Und wisst ihr, als ich dort drin war in dieser Gemeinde, hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, weißt du, was ich hier tue? Es geht nicht um diesen jungen 24-jährigen Mann. Und es geht auch nicht, dass der plötzlich über Nacht eine große Gemeinde herausstampft aus dem Nirgendwo. Wo viele Leute glauben, in Brasilien haben wir Erweckung. Aber wisst ihr, die Tatsache ist das ganz eine andere. In Brasilien verlassen jede Woche tausende Leute die Gemeinden und die Freikirchen. Es ist eine Situation, die viele Gemeinden schrumpfen und schrumpfen und schrumpfen und schrumpfen. Und als ich dort war, der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, was du hier siehst, ist nichts anderes als ein prophetisches Zeichen von dem, was ich kurz davor bin zu tun auf der ganzen Welt. Das sind die ersten Tropfen und der Regen kommt. Und der Herr hat zu mir gesagt, Reinhard, diese große Ernte, nach der du dich seit Jahrzehnten sehnst, wir sind kurz davor, sie zu erleben. Und dann begann der Herr mit mir darüber zu reden, über 2 Dinge. Nämlich, wir müssen uns dafür richtig positionieren. Das ist die wichtige Zeit. Wir sind jetzt in einer Phase des Überganges, wo wir uns in unserem Herzen positionieren müssen, um teilzuhaben an dem, was der Herr dabei ist zu tun. Und wenn die Zeit dieses gewaltigen Wirken des Geistes Gottes plötzlich durch die Gemeinde sichtbar werden wird, dann werden wir die Zeit nicht mehr haben, uns zu positionieren. Jetzt haben wir diese Zeit. Und in meinem eigenen Leben, es ist ein Hunger. Ich liebe Jesus seit über 50 Jahren, aber es ist ein Hunger und ein Verlangen in meinem Herzen, das ich noch nie zuvor gehabt habe. Ich muss mich zwingen zu essen, weil am liebsten würde ich mich nur in ein Zimmer zu sperren und nur einfach im Fasten und Gebet einfach in der Gegenwart des Herrn zu sein und zu liegen, weil ich weiß so sicher in meinem Herzen, wir sind auch in Deutschland kurz davor, etwas zu erleben, wofür viele von uns dem Herrn angefleht haben für so viele Jahre. Wofür sich das Herz vieler Deutschen sehnt sich nach diesem Wirken des Heiligen Geistes. Und wir stehen jetzt so kurz vor diesem Erleben und in dieser Zeit des Übergangsphase. Aber diese Zeit des Übergangs ist auch eine sehr schwierige Phase. Diese Zeit dieser Transition, wo wir von dem einen übergehen in das nächste hin, von dieser Zeit, wo wir treu auf den Herrn geharrt haben, wo wir treu unseren Mann gestanden haben, wo wir mutig gekämpft haben und gemerkt haben, es war schwierig und es war hart und da gibt es Widerspruch und da gibt es alle möglichen Angriffe und Verwirrungen in unseren Köpfen und alle Fragezeichen, die oft nicht beantwortet sind. Wie gehen wir mit dieser Zeit dieses Übergangs um? Das ist die wichtige Frage. Ich habe eine gute und interessante Frage an dich. Was wünschst du dir, dass Jesus dir tut, wenn du in der schwierigsten Zeit deines Lebens stehst? Nehmen wir mal an, alles hast du verloren. Nehmen wir mal an, deine Träume, die platzen plötzlich vor dir. Nehmen wir dann mal an, du hast alles auf eine Karte gesetzt, absolut alles auf eine Karte gesetzt und plötzlich merkst du, du hast falsch gesetzt. Alles zerbricht vor deinen Augen, deine Träume zerplatzen, deine Visionen gehen nicht in Erfüllung, die Dinge, von denen du sicher warst, das ist das, was der Herr dir gegeben hat und gezeigt hat, plötzlich läuft alles verkehrt. Was wünschen wir uns in dieser Situation, dass der Herr uns sagt? Was wir uns wünschen, ist eigentlich so, und das ist, was sehr natürlich in uns drinnen ist. Wir wünschen uns, dass der Herr dann zu uns kommt und uns tröstet und uns sagt, Reinhard, es ist schon okay, ich verstehe dich gut. Es ist schwierig, aber mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir, ich bin mit dir, ich verlasse dich nicht, ich versäume dich nicht, ich kümmere mich um dich, ich umarme dich und komm mal an meine Brust, lass mich dich etwas lieben. Ist das nicht das, was wir uns alle wünschen? Aber wisst ihr, der Herr hat zu mir zu reden begonnen. Jesus hat etwas ganz anderes gemacht. Jesus hat etwas gemacht mit seinen Jüngern, das eigentlich genau das Gegenteil war von dem, was sie sich gewünscht hatten. Aber wisst ihr, Jesus ist es nicht so wichtig, uns das zu geben, was wir uns so sehr wünschen, sondern uns das zu geben, was wir brauchen. Und oft ist es so, dass das, was wir brauchen, nicht unbedingt ist das, was wir uns so sehr wünschen. Aber der Herr weiß am besten, was wir brauchen. Die Geschichte war so, da waren 12 Männer, die haben alles hinter sich gelassen, um Jesus nachzufolgen. Die haben alles aufgegeben, die haben ihre Familien, ihren Jobs aufgegeben, die haben ihre natürliche Sicherheit aufgegeben. Wenn du Jesus eingeladen hast, da kamen niemals einer zu dir besucht, sondern mindestens 13. Denn die 12 waren immer dabei. Die gingen mit ihm, die schliefen mit ihm, die aßen mit ihm. Die waren einfach Teil seines Lebens. Die hatten klare Hoffnung, die hatten klare Zukunftsvision, die hatten klare Träume. Als Jesus sagte, folge mir nach, verließen sie ihren Job sofort. Verrückt, ha? Der gibt einfach den Job so auf, ohne Garantie für die Zukunft. Warum haben sie das getan? Apostelgeschichte 1 gibt uns Aufschluss darüber, als Jesus zu ihnen redet, kurz bevor er in den Himmel fährt, da stellen sie ihm folgende Frage, wirst du jetzt das Reich wieder aufrichten? Die Mutter, die hatte ja gefragt, wenn du das Reich aufrichtest, können meine 2 Söhne dann rechts und links neben dir sitzen? Rom hat ja Israel eingenommen gehabt. Die waren ja von den Römern besetzt und die hatten sich ja gewünscht, dass dieser Jesus jetzt kommt und das römische Reich über den Haufen wirft und jetzt wieder die Freiheit für das Volk Israel bringt. Und Jesus sagt ihnen plötzlich, mitten in all dem, sie haben dem Mann vertraut, sie haben ihm nachgefolgt, sie haben alles liegen und stehen lassen, weil sie diese Zukunftsvision und die Hoffnung und die Träume gehabt haben, wir werden groß sein mit unserem Jesus, wir, Jesus und wir. Wir werden die Tollen sein. Und plötzlich kommt Jesus zu ihnen im 13. Kapitel im Johannes. Und er sagt ihnen, Jungs, ich gehe. Er wascht ihnen noch die Füße. Er sagt, es ist das Ende. Und er geht dann über ins 14. Kapitel. Und er sagt, ich gehe. Nicht nur sagt er, ich gehe. Er sagt, und ihr könnt's nicht mit. Moment. Du gehst? Wohin? Ich gehe weg, ich gehe zum Vater und ihr könnt nicht mit mir mitkommen. Ich kann mir vorstellen, dass diese Aussage muss die schlimmste Aussage gewesen sein im Leben der Jünger. Plötzlich stehen sie vor der Aussage, Moment, ich habe alles für dich gegeben, 3,5 Jahre. Ich habe auf der Straße geschlafen mit dir. Ich habe meinen Job aufgegeben. Ich habe meine Sicherheit aufgegeben, meine finanzielle Sicherheit, meine Zukunft. Ich habe meinen Vater verlassen. Ich habe mein Business losgelassen. Alles. Und du plötzlich sagst, das war's? So einfach, das war's? Du haust einfach ab und ich kann jetzt nicht mehr mit dir. Was machen wir denn ohne dir jetzt? Wie geht unser Leben weiter? Wie sieht die Zukunft aus? Alles plötzlich platzt vor meinen Augen. Und mitten in dieser schwierigsten Phase der Zeiten der Jünger kommt Jesus nicht und sagt, Entschuldigung, dass ich euch damit verletzt habe mit dieser Aussage. Kommt mal her, ich drücke euch gut. Kommt Jesus nicht und sagt, Entschuldigung, dass das so hart und beinhart war. Es wird schon wieder alles okay werden. Sondern Jesus kommt und er gibt ihnen einen ganz klaren Befehl, was sie jetzt zu tun haben. Und diesen Befehl lesen wir im Johannes Kapitel 14, Vers 1. Ich weiß nicht, ob ihr das projiziert. Im Johannes Kapitel 14, Vers 1, mitten in diesem Kontext, den ich euch soeben erzählt habe, sagt Jesus, euer Herz erschrecke nicht. Toll. Du bringst mir gerade die schlechteste Nachricht, die du mir übermitteln hast können. Und anstatt mich jetzt zu trösten, gibst du mir einen Befehl, dass ich mein Herz nicht erschrecken lassen darf. Du bist ja derjenige, der mich erschrocken hat. Du warst ja derjenige, der mein Herz erschrocken hat. Und jetzt sagst du so einfach, euer Herz erschrecket nicht. Hier sagt Jesus, euer Herz erschrecket nicht, glaubet an Gott und glaubet an mich. Vers 2 bitte. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Vers 3 bitte. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Das ist ganz interessant geschrieben, nämlich auch in der griechischen Grammatik. Wenn Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, hat er ihnen nicht einen guten Rat gegeben, sondern in der griechischen Grammatik war das in Befehlsform geschrieben. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ich weiß, ich habe euch gerade die schlimmste Nachricht gebracht. Ich weiß, um euch herum kollabiert gerade alles. Ich weiß, euer Herz ist völlig verwirrt und durcheinander. Ich weiß, eure Gedanken kreisen jetzt dahin, wo sie nicht kreisen sollen. Aber jetzt gebe ich euch einen Befehl mit in dem hinein. Erlaubt nicht, dass euer Herz erschreckt werde. Wenn wir nachschauen, was das Wort im original griechischen Wort bedeutet, zu erschrecken, das bedeutet irritiert zu sein. Es bedeutet aufgewühlt zu sein. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr dürft es nicht zulassen, dass in dieser kritischen Phase euer Herz irritiert und aufgewühlt wird. Warum ist diese Aussage so wichtig? Ich werde euch sagen, warum diese Aussage so wichtig ist. Sprüche Kapitel 4, Vers 23 sagt Folgendes. Hier sagt die Bibel ganz klar, mehr als alles andere, so sagt es eine Übersetzung, eine andere sagt, achtet auf euer Herz, aber Sprüche 4, Vers 23. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, sagt die Luther. Die Schlachter, glaube ich, die sagt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Freunde, das Leben quillt aus unserem Herz heraus. Im Grunde genommen ist das, was wir heute erleben, und ich hoffe nicht missverstanden zu werden, aber im Grunde genommen ist das, was wir heute erleben, nicht so sehr Resultat von unseren Schwierigkeiten um uns herum, sondern von dem, was unser Herz wahrhaftig glaubt. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, unser Leben fließt aus unserem Herz heraus. Wenn wir verstehen, dass aus dem Herz heraus unser Leben fließt, die Entscheidungen, die wir treffen, die kommen aus dem heraus, was unser Herz wahrhaftig glaubt. Wisst ihr, es ist für mich so etwas Einfaches und ich hoffe, das kommt nicht prahlerisch rüber, denn das ist das Allerletzte, was ich möchte. Aber es ist für mich so etwas Einfaches, so etwas Simples, Gott zu vertrauen für hunderttausende Euros, um unsere armen Kinder, die keine Zukunft und keine Hoffnung haben, zu versorgen. Wisst ihr, warum es so einfach ist? Weil mein Herz davon überzeugt ist, wie sehr Gott diese armen Geschöpfe liebt. Als Gunther und Christiana bei uns waren, während wir im Waisenhaus waren, war ich so zornig. Gut, heilig zornig. Wirklich. Warum? Denn während wir dort waren, kamen 4 Mädchen an zwischen 2 und 10 Jahren. Diese Mädchen wurden von der Mutter verkauft. Nachbar bekam den Schlüssel, Nachbar bezahlte schön jeden Tag brav, ging ein und aus und konnte die Kinder vergewaltigen. Und wisst ihr, wenn wir diese Sachen hören, wenn wir diese traumatischen Dinge erleben, ich bin mir so überzeugt in meinem Herzen, dass das Herz Gottes zerbrochen ist für diese armen Kinder. Er liebt sie. Darum, wenn ich, was weiß ich, 50.000 Euro brauche, um ein nächstes Projekt zu bauen, da gibt es in mir keinen Zweifel, da gibt es in mir keinen, da gibt es nichts außer die absolute Gewissheit. Das Geld stellt mir Gott immer zur Verfügung, weil er liebt die Kinder so sehr. Und wisst ihr, wenn wir unser Leben anschauen, wir sind oft Experten geworden, Umstände zu beschuldigen für das, was wir heute erleben. Wir sind Experten geworden, einfach überall anders die Schulden hinzuschieben, anstatt ganz ehrlich und aufrichtig auf unser eigenes Herz zu schauen und daran zu erkennen, dass unser Herz ist das, woraus das Leben fließt. Unsere Entscheidungen kommen heraus aus dem, was unser Herz glaubt. Darum hat Jesus so klar gesagt, ihr dürft in dieser schwierigen und in dieser kritischen Phase es nicht zulassen, dass euer Herz irritiert wird. Denn wenn unser Herz irritiert wird in diesen schwierigen Situationen und in diesen schwierigen Zeiten, was geschieht? Wir treffen Entscheidungen aus einem irritierten Herzen heraus. Und diese Entscheidungen sind nicht gute Entscheidungen. Und dann leiden wir die Konsequenzen für die falschen Entscheidungen, die wir gemacht haben. Und dann kriegt entweder Gott oder der Teufel der Schuld. Wenn in Wahrheit wir nicht auf unser Herz geachtet haben. Darum müssen wir mehr als alles andere auf unser Herz achten. Wir müssen die Worte Jesus sehr ernst nehmen. Erlaube nicht, dass euer Herz sich erschreckt. Freunde, ich bin 100% sicher, dass die Zeiten, die wir erleben werden, die werden herrlich und glorreich werden, weil sich tausende Menschen zu Jesus Christus hinwenden werden, aber die Zeiten, die werden auch furchtbar und schwierig werden. Die Finsternis, die wird noch größer werden und das Licht wird noch heller strahlen. Die Bibel lehrt das klipp und klar, was am Ende auf uns zukommt. Klipp und klar. Und die Bibel sagt, das Herz wird vielen Menschen verzagen aus Furcht. Und wenn wir in diesen nächsten Jahren, die auf uns zukommen, Teil sein wollen von dem, was Gott tut, auch in Deutschland. Ihr wisst ja, ich bin immer wieder am Überlegen, und ich sage das jetzt wirklich so, ich bin immer wieder am Überlegen, ob es nicht Zeit ist, einfach 6 Monate im Jahr in Deutschland zu leben und 6 Monate im Jahr in Brasilien zu leben. Ich bin, wenn ich in Deutschland bin, mein Herz ist so zerrissen für dieses Land. Mein Herz ist so bewegt für Deutschland. Und ich habe so eine Zuversicht für das, was Gott in diesem wunderschönen Land tut. Ich habe eine tiefe Überzeugung und eine tiefe Zuversicht. Ich liebe Deutschland mehr als Österreich, sorry, aber das ist so. Ich predige in 2 Wochen machen wir in Österreich eine Evangelisation, das wird toll werden. Letztes Mal haben sich über 100 Leute bekehrt und wir werden großartige Dinge erleben, da bin ich mir absolut sicher. Aber ich mache das, weil der Herr das gesagt hat, dass ich tun muss. Aber mein Herz ist so berührt für dieses Land Deutschland, ich habe keine natürliche Erklärung dafür. Aber wisst ihr, wenn wir teilhaben wollen von dem, was Gott in diesem Land in Kürze tun wird, dann müssen wir uns auch bewusst werden, wenn wir nicht den richtigen Herzenszustand haben und wenn unser Herz nicht, wenn wir nicht aufgepasst haben auf unser Herz, dann wird das, was Gott tun wird, an uns vorbeigehen. Wir werden sehen, wir werden es erleben, aber wir werden nicht schwimmen in dem Strom. Wir werden sehen und wir werden sehen, wie es geschieht. Aber wir werden Zuseher sein. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich will kein Zuseher sein von dem, was Jesus tut in diesen Tagen auf dieser Erde. Ich will mittendrin im Geschehen sein. Ich will mitten am Spielfeld stehen und meinen letzten Schweißtropfen dafür geben, was Jesus Christus tut, bevor er wiederkommen wird. Und alle von uns sind eingeladen, daran teilzuhaben. Alle von uns. Wie viele von uns haben prophetische Worte bekommen und diese Worte, die haben sich nicht erfüllt und da sind so viele Fragezeichen in unseren Augen und unser Herz wurde irritiert, unser Herz wurde erschreckt, unser Herz wurde aufgewühlt und wir haben es zugelassen, dass sich in unser Herz alle möglichen Dinge eingeschlichen haben. Und da kommen die Worte Jesus ganz klar zu uns, euer Herz erschrecke nicht, lass dein Herz nicht irritiert werden von den Umständen, von den Schwierigkeiten, von den unerfüllten Verheißungen, von dem, was du nicht verstehst, von den vielen Fragezeichen. Pass auf dein Herz auf und lass es nicht irritiert werden. Jetzt ist die Frage hier, Reinhard, wie machen wir das? Du sagst so einfach, pass auf dein Herz auf. Wie geht das denn? Wisst ihr, ich habe in den letzten 6, 7, 8, 9 Monaten mehr miterlebt und durchgemacht, als ihr euch vorstellen könntet. Es ist unbeschreiblich, was wir in den letzten Monaten durchgelitten haben. Das ist unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich, mit wie vielen Dingen wir zu tun hatten. Und das, was ich euch hier heute Abend predige, ist nicht einfach eine tolle Predigt aus dem Wort Gottes oder nicht nur, sondern ist auch etwas, was wir leben müssen, jeden Tag für uns selbst leben müssen. So, wie praktiziere ich das? Gehen wir bitte zurück zu Johannes Kapitel 14, Vers 1. Denn Jesus ist das ja so klar. Euer Herz erschrecket nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Das heißt, Jesus sagt uns, pass auf, zwei Dinge sind einmal wichtig. Dass du an Gott glaubst, aber auch an mich glaubst. Wir wissen ja, wenn wir das Leben der Jünger studieren, das größte Problem, und das finde ich irgendwie faszinierend, aber auch erschreckend, das größte Problem, das Jesus mit seinen Jüngern hatte, war nicht ihr Charakter, der ja wirklich sehr zu wünschen übrig ließ. Der Charakter der Jungs, der war ja wirklich, weißt du, die zwei kommen und sagen, Jesus, die haben da, waren da nicht mit uns, sollen wir da gleich Feuer vom Himmel rufen und sie umbringen? Und Jesus sagte, Moment mal, ich bin nicht gekommen, um Menschen zu töten, sondern sie zu retten. Die anderen zwei hatten wieder unwahrscheinliche Ambitionen. Wir wollen die Größten sein. Und Jesus nimmt ein kleines Kind und sagt, ach, so doch nicht. Aber wisst ihr, obwohl der Charakter dieser Jünger sehr zu wünschen übrig ließ, wenn du schaust, wie das größte Problem Jesus mit den Jüngern, das er hatte, war nicht ihr Charakter, sondern war ihr Unglaube. Ständig konfrontiert er ihren Unglauben in ihrem Herzen. Freunde, Glaube ist nicht eine Sache, was du dich entscheidest, im Kopf zu tun. Glaube ist eine Sache des Herzens. Wir wissen ja, wie die Bibel schon das Christenleben ganz am Anfang beginnt. Wer im Herzen glaubt, mit dem Munde bekennt, der wird errettet werden. Glauben ist eine Sache des Herzens. Darum, Jesus bringt es direkt in Zusammenhang. Er sagt, euer Herz erschrecke nicht, euer Herz wäre nicht irritiert, euer Herz wäre nicht aufgewühlt. Ihr müsst an Gott glauben und auch an mich. Wenn wir lernen, in unserem Herzen wahrhaftig zu glauben, nicht nur an Gott, denn an Gott glauben ja viele Menschen. Jesus sagt ganz bewusst, nicht nur an Gott zu glauben, sondern auch an mich. Was bedeutet das, auch an Jesus zu glauben und nicht an Gott? Ich denke, es ist ganz einfach. Jesus kam ja, um den neuen Bund uns zu bringen. Das heißt, wenn wir jetzt nicht nur an Gott glauben, sondern auch an Jesus Christus glauben, dann glauben wir auch an das, wofür er gekommen ist, nämlich das vollbrachte Werk des Kreuzes uns nahe zu bringen. Und wir müssen in unserem Glaubenleben zu einem Punkt kommen, wo Glaube nicht etwas Kompliziertes, Schwieriges, Verkorkstes ist, das wir versuchen, uns einzureden. Oder einfach so lange etwas daher murmeln, uns zu überzeugen, dass wir glauben, obwohl wir gar nicht glauben. Da sind ja so viele Dinge kaputt gegangen. Leider Gottes, so viele Christen verletzt worden. Wir haben bekannt, aber unser Herz hat es nicht geglaubt. Und was geschieht dann? Wir erleiden Schiffbruch. Wir erleben Enttäuschungen. Darum ist wichtig, dass wir verstehen, Glauben ist eine Sache des Herzens. Wenn unser Herz irritiert ist, wenn unser Herz durcheinander ist, wenn unser Herz aufgewühlt ist und wir auf unser Herz nicht achten, dann werden wir auch nicht in unserem Herzen einen simplen, einfachen, kindlichen Glauben haben können. Darum, wenn wir an Gott glauben, wir müssen auch immer wieder Jesus mit hinein ins Bild bringen. Jesus ist derjenige, der es überhaupt ermöglicht hat, dass wir glauben können. Denn ohne Jesus, wo wären wir? Wir hätten nichts. Er hat den neuen Bund gebracht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Wer ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens? Christus. Drum sagt die Bibel, blicke doch auf ihn, Jesus. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender unseres Glaubens. Meine lieben Freunde, hört mir zu. Glaube ist keine Technik. Glaube ist eine Beziehungssache. Lass mich das noch einmal sagen. Glaube ist keine Technik. Sieben Schritte zum starken Glauben. Glaube ist keine Technik. Glaube ist eine Beziehungssache. Wenn wir in der Beziehung, in der intimen, einfachen, simplen Beziehung mit dem Vater leben durch das vollbrachte Werk des Kreuzes, dann wird unser Herz erfüllt sein mit wahrhaft biblischem Glauben. Ich erzähle euch eine Geschichte. Erst vor ganz ein paar Wochen hat mir ein sehr enger Freund ein Audio-Message geschickt. Ich war dort in dieser Gemeinde, es war eine neue Gemeinde, die ist jetzt erst seit kurzem da, 2 Jahren etwa, die haben ca. 150, 160 Leute. Eine organische, wunderbare Gemeinde, richtig, richtig, richtig schön, so organisch, so natürlich, so kindlich, so richtig, richtig schön. Und ich war dort und ich habe dort 3 Tage lang gelehrt und die haben mich gebeten, auch für die Kinder etwas zu tun und ich habe dann einen Kindergottesdienst gemacht. Und ich habe 20 Kinder oder 25 Kinder vielleicht in einem sehr kleinen, engen, heißen Raum, die sind alle am Boden gesessen und ich war da ganz nah an ihnen dabei und ich habe ihnen dann eine Stunde gedient und ihnen beigebracht, dass Kinder heute schon auf dieser Erde jetzt den Himmel wahrhaftig erleben können in ihrem Herzen. Da waren unwahrscheinliche Zeugnisse und tolle Dinge sind da geschehen bei diesen Kindern. Und jetzt schickt mir der Freund dieser Pastor ein Audio und sagt, Reinhard, hör zu, was gerade geschehen ist diese Woche bei uns. Es waren 3 Kinder beim Swimmingpool und ein 3-jähriges, 5- und 8-jähriges, wenn ich mich richtig erinnere. Die 8-jährige konnte schwimmen, die 5-jährige nicht und die 3-jährige auch nicht. Und die 5-jährige plumpste in das Tiefe, im tiefen Bereich vom Pool hinein und ging unter. Die waren keine Eltern, die waren dort nicht sofort in der Nähe anwesend. Die Ältere, die 8-Jährige, hat zu schreien begonnen. Die 3-Jährige ist etwas entfernt und die lauft hin zum tiefen Ende im Pool, um hineinzuspringen, um ihrer 5-jährigen Freundin zu helfen. Während sie hinlauft, schreien die Eltern, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, du kannst doch gar nicht schwimmen, bleib stehen. Und die dreht sich um und sagt, alles ist möglich dem, der da glaubt. Ich schwimme jetzt mit Jesus und helfe meiner Freundin. Die Eltern sind ausgezückt und haben versucht, das Kind zu stoppen. Das Kind sprang in das tiefe Wasser, drehte sich um zu den Eltern und sagte, ich schwimme jetzt hier im Pool mit Jesus und schwamm perfekt. Schwamm perfekt und holte diesen 5-jährigen Mädchen raus aus dem Wasser. Wisst ihr, ah, wie toll, wie kindlich, aber denk einmal. Ist nicht oft unser großes Problem, dass wir nicht mehr wie Kinder sind? Ist das nicht ehrlich unser Problem? Schau dir die Kinder an. Die glauben es einfach. Wir sind so wie soll ich das nett ausdrücken? Wir sind so kopflastig, sagt man das bei uns auch so, bei euch in Deutschland auch so. Wir sind so kopflastig und so wenig herzlastig. Aber in Wahrheit fließt das Leben aus deinem Herzen. Und darum, wir müssen nah an Jesus leben, wir müssen immer wieder auf das vollbrachte Werk des Kreuzes schauen, wir müssen immer wieder unser Augenmerk darauf legen, dass der Anfänger und Vollender meines Glaubens heißt nicht Reinhard oder der liebe Gerd oder die liebe Dina, die ich ja so sehr liebe, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie immer, ich bete mit solch viel Freude für euch. Wenn ich für euch bete, habe ich nur Dankbarkeit in meinem Herzen. So lieb habe ich euch gewonnen. Aber wisst ihr, der Anfänger und Vollender dieses Glaubens bin nicht ich. Der bist nicht du, sondern der ist derjenige, der für mich ans Kreuz gegangen hat, mein Jesus. Und darum, wir müssen lernen, an ihm und sein vollbrachtes Werk von ganzem Herzen zu glauben. Aber Jesus sagt uns weiter, wie wir unser Herz behüten können, wie wir es nicht irritiert und aufgewühlt und verängstlicht werden lassen können. Vers 2 bitte, Johannes 14, Vers 2. Glaube an Gott und glaube an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin und euch eine Stätte zu bereiten. Was hat Jesus hier damit zu sagen? Was sagt er mitten in dem Kontext hinein? Pass auf, behütet euer Herz, lasst euer Herz nicht irritiert zu werden. Plötzlich spricht er von dem, wo wir alle bestimmt sind hinzugehen. Er sagt, schau her, in Wirklichkeit, ich will, dass ihr euer Augenmerk nicht auf diese Probleme dieser Erde legt, sondern dass ihr euer Augenmerk darauf legt, wozu ihr bestimmt sind. Denn ich gehe jetzt und bereite euch einen Platz vor, wo ihr immer und ewig sein werdet. Da wird es kein Leid geben, da wird es kein Altern geben, da wird es kein Wehwehchen geben, da wird es keine Armut geben, da wird es keine Not geben, da wird es nichts geben außer Herrlichkeit. Und ich möchte, dass ihr jetzt in dieser schwierigen Phase, wo ihr merkt, ihr spürt alles um euch euch herum kollabiert. Hebt doch die Augen auf und schaut auf das, wofür ihr wirklich geschaffen würdet und wohin ihr gehört. Und wisst ihr, wenn ich in schwierigen, turbulenten Zeiten bin, ich mache mir immer wieder Folgendes. Ich nehme mir Zeit für die Stille, ich ziehe mich zurück, ich halte mich nah an Jesus, ich schaue auf das vollbrachte Werk des Kreuzes und immer wieder mache ich meine Augen zu und sage, Herr, in Wirklichkeit bin ich nur ein Pilger hier. Ich marschiere nur durch. Ich bin weder österreichischer Staatsbürger, noch bin ich amerikanischer Staatsbürger, noch bin ich brasilianischer Staatsbürger. Ich bin Himmelsbürger. Das ist mein wahres Heim. Das ist das, wofür ich bestimmt bin. Ich gehöre dahin. Und wenn ich meine Augen schließe und wenn ich einfach auf die Ewigkeit blicke, plötzlich merke ich, dass die Dinge, die versuchen, mein Herz so sehr zu irritieren, dass die Dinge, die versuchen, mein Herz so sehr zu erschrecken, dass die Dinge, die so sehr eindringen auf mich, mit so viel Gewalt und Stärke oft, dass plötzlich diese Dinge im Licht der Ewigkeit ganz anders schauen, ausschauen. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, da haben wir ein Lied gesungen. Ich bin ja kein Sänger, darum singe ich es euch nicht vor, damit will ich euch nicht quälen. Ihr habt deine Stimme, ist ja genial und wunderschön. Du kannst Gott sehr dankbar sein für deine tolle Stimme. Und da haben wir ein Lied gesungen, das ging irgendwie so. Und im Lichte der Ewigkeit, da werden die Dinge blass und klein. Blass und klein. Und wisst ihr, wenn wir lernen, dass wir müssen auf das schauen, wofür wir auch bestimmt sind. Jesus ist jetzt gerade dabei und er tut einiges. Erstens, er baut dir gerade ein Haus. Ist das nicht genial? Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Während er dir ein Haus baut, tut er noch etwas anderes. Er sitzt zu Recht des Vaters und betet für dich. Er macht Fürbitte für uns. Jesus bereitet etwas vor für mich, wo ich ewig bei ihm sein darf und wo plötzlich all diese Dinge um mich herum, die heute so riesig ausschauen, die in Wirklichkeit verglichen mit dem, wofür ich geschaffen und bestimmt bin, nämlich ewig mit ihm zu leben, in Wirklichkeit ja ganz winzig klein sind und kaum eigentlich sich wert haben, sie in mein Herz hineinzulassen. Und wisst ihr, das ist etwas, was ich gelernt habe und was für mich so ein Schlüssel ist. So ein Schlüssel ist. Denn so leicht versucht der Feind uns zu irritieren mit diesen Dingen um uns herum. So leicht versucht der Feind uns zu irritieren mit diesen Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Aber hat Jesus selbst uns nicht gelehrt, dass wir so beten sollen? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie? Wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, Jesus selbst hat uns gelehrt, dass der Fokus sein soll, dass der Himmel die Realität ist und der hier auch auf dieser Erde bereits sichtbar werden kann. Aber wenn es um uns herum Schwierigkeiten und Probleme und Trübsale gibt, was geschieht? So oft ist für uns die Realität dieses Erdendaseins viel größer und viel realer als die Realität, dass im Himmel unser wirklicher Ort ist. Und wenn wir das nur tun können, wenn wir unsere Augen nur aufheben können und sagen, oh mein Herr, du bereitest mir jetzt gerade einen Platz frei, einen Platz zu. Oh mein Herr, du sitzt jetzt rechten des Vaters und du bittest jetzt gerade für mich. Oh mein Herr, das ist der Platz, wo ich hinschauen will. Ich gehe durch diese Erde, aber in Realität ist das mein Ort. Hat die Bibel uns nicht klar gelehrt in Epheser Kapitel 2, Vers 6? Wir sind mitversetzt mit Christus in himmlischen Orten? Wenn wir jetzt bereits mit himmlischen Orten, mit Christus mitversetzt sind, warum kann es dann so schnell passieren, dass die Dinge um uns herum so schnell unser Herz ergreifen wollen? Und das tun sie ja auch wirklich. Ich habe ja in meinem eigenen Leben das immer wieder erlebt. Und wisst ihr, und darum ist es so wichtig, dass unser Fokus auf die Ewigkeit ist und unser Blick auf die Umstände sind und nicht umgekehrt. Viele Menschen richten den Blick mal kurz auf die Ewigkeit und legen den Fokus aber auf diese Umstände um sie herum. Immer wenn wir den Fokus auf die Umstände um uns herum legen, die das Potenzial haben, unser Herz zu irritieren, was wird geschehen? Unser Herz wird irritiert werden. Wir öffnen unser Herz für Zweifel. Ich sage jetzt nicht, ignoriere die Umstände. Ich sage jetzt nicht, schau einfach weg und du einfach, als ob sie gar nicht existieren werden. Nein, das sage ich absolut nicht. Das hat Jesus auch nicht zu den Jüngern gesagt. Jesus hat nicht zu den Jüngern gesagt, hey, pass auf, ich habe euch zwar schlechte Nachricht gegeben, aber ignoriert das einfach. Nein, er hat ihnen klare Anweisung gegeben. Lasst euch euer Herz jetzt auf keinen Fall erschrecken. Lenkt jetzt euren Blick auf das, was oben ist. Schau mal, was die Bibel sagt in Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Ich liebe diesen Abschnitt. Ich habe seit Monaten, hänge ich an diesem Kolosser 3 fest. Seit vielen Monaten, jeden Tag meditiere ich darüber. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was drum ist. Wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Jetzt werde ich euch etwas ganz was Tolles sagen. Wenn du im Urtext nachschaust, dann ist das eigentlich nicht sehr gut übersetzt. Nämlich, hier steht, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist. Dieses Wort was ist nicht im Urtext drinnen. Im Urtext geht es nicht um Dinge, die droben sind. Sondern im Urtext steht es so, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht droben. Wo Christus ist, sitzen zu Rechten des Gottes. Mit anderen Worten, der Apostel Paulus sagt zu uns, ihr sollt danach Ausschau halten, ihr sollt das suchen, ihr sollt oben suchen, nicht irgendwelche Dinge von oben, nicht irgendwelche schönen Wunder von oben, nicht irgendwelche schönen Gebetserhörungen von oben, sondern sucht oben, sucht den Himmel, streckt euch in eurem Herzen aus nach der Realität, dass wir jetzt bereits ewiges Leben haben, denn Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mir glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Für uns Christen ist der Tod kein Punkt, liebe Freunde, für uns Christen ist der Tod ja der Anfang. Ist nicht das Ende des Satzes, es ist der Anfang. Viele Leute kommen nicht klar damit, wenn ich oft wenn ich oft meinen Frust ausdrücke, dass es kaum einen Unterschied gibt, wie Christen und Nichtchristen mit dem Tod umgehen. Ich bin seit 39 Jahren im Dienst. Ich habe Gemeinden gegründet. Ich war jahrelang Lokalpastor in den Gemeinden. Aber in allen der 39 Jahren habe ich noch nie ein Begräbnis gemacht. Noch nie. Ich musste immer die anderen Pastoren machen. Ich habe gesagt, ihr macht das, ich mache das nicht. Denn wenn ein Christ stirbt, ich würde beim Begräbnis nur eine Party schmeißen. Nur. Ich würde nur feiern. Ich würde nur sagen, und wahrscheinlich würde ich weinen, weil ich nicht dort sein darf und ich hier sein noch muss, um meinen Auftrag zu erfüllen. Aber Freunde, ist es nicht so, dass wir gar nicht ergriffen haben, wie real der Himmel doch ist? Wir haben nicht wirklich ergriffen, dass oben ja der Ort ist, wo wir hingehören. Da ist unsere Zukunft, unsere Bestimmung. Da ist der Platz, wo wir hier sehnsüchtig uns sehen. Und Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Er hat das nicht gesagt, weil er lebensmüde war oder depressiv war. Er hat das gesagt, weil er hat die Realität von dem, was droben ist, wirklich erkannt in seinem Herzen. Und Jesus sagt den Jüngern, schau mal, meine Freunde, denkt daran immer wieder, droben, das ist eure Bestimmung. Das ist die Realität. Und wisst ihr, ich bin zur persönlichen Überzeugung gekommen, je mehr der Himmel Realität ist in deinem Herzen, desto mehr genießt du auch dein Leben hier auf dieser Erde. Ich genieße jeden Tag meines Lebens. Ich genieße alles, was der Herr mir gibt, aber ich brauche nichts, um glücklich zu sein. Das ist eine innere Freiheit, die ist unbeschreiblich. Ich brauche nichts, ich brauche absolut nichts, um ein glückliches Leben zu führen. Und was der Herr mir gibt, für das bin ich so dankbar und so tief dankbar, aber ich brauche nichts mehr, weil mein Glück ist ganz woanders. Schau mal Kolosser 3, Vers 2, der nächste Vers bitte. Herzlichsten Dank, ihr macht ganz gute Arbeit da hinten. Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht was droben ist, oder so sucht droben, wo Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist. Und wiederum, was droben ist, steht nicht im Urtext. Es steht, trachtet nach droben. Trachtet nach droben. Das Trachten bedeutet, setzt euer Augenmerk auf droben. Und meine Freunde, sind wir doch ganz ehrlich mal. Was ist das Erste, was wir tun, wenn um uns herum die Turbulenzen sind? Wir trachten nach dem, was auf Erden ist. Wie können wir das Problem lösen? Wie können wir die Krise lösen? Wie können wir dieses lösen? Wir sind so leicht, so fokussiert auf das, was auf dieser Erde ist. Und was geschieht, wenn wir darauf unseren Fokus legen? Unser Herz wird irritiert. Unser Herz erschreckt sich. Und dann versuchen wir vor Gott zu kommen um Gebet, aber wir beten mit einem erschrockenen Herzen und nicht mit einem Herzen voll des Glaubens und der Zuversicht. Und wenn wir mit einem Herzen beten, das erschrocken ist und irritiert ist und sich nicht sicher ist, ist auch im Herzen kein einfacher kindlicher Glaube drinnen. Und dann haben wir das versucht, wir lösen das mit der neuen Technik, 7 Schritte zum Glauben, und das ist so daneben gegangen, meine Freunde. Wenn dein Herz irritiert ist, geh in dein Zimmer, mach die Tür zu, setz dich auf einen ganz bequemen Stuhl, nimm dir, was immer du gerne möchtest, ein Schälchen Tee oder ein Tässchen Kaffee oder vielleicht ein Bier, wenn du guter Deutscher bist, was immer du auch willst, oder ein Gläschen Wein, setz dich hin, mach die Augen zu und sag: Jesus, mein Fokus ist jetzt der Anfänger und Vollender meines Glaubens. Du bist mein Fokus und dein verbrachter Werk. Und dann sagt Jesus: Ich trachte jetzt nach Toben. Ich lasse jetzt das um mich herum mal so richtig toben. Das wird jetzt nicht mein Augenmerk sein. Zeig mir mal deine Sicht dieser Dinge. Zeig mir mal deinen Blickwinkel dieser Dinge. Und wisst ihr, wenn wir den himmlischen Blickwinkel sehen, von unseren Umständen, die wir jetzt gerade sehen, wisst ihr, was geschehen wird? Unser Herz wird ruhig sein. Unser Herz wird nicht mehr betrübt sein, unser Herz wird sich sicher sein, und plötzlich werden wir auch erleben, wie der Himmel zur Realität wird hier auf dieser Erde unter uns. Und das werden wir brauchen, denn es wird Aufbruch kommen überall auf der ganzen Welt. Wisst ihr, vor kurzem hat der Herr, eigentlich schon länger her, schon 2 oder 3 Jahre her, hat der Herr zu mir etwas gesagt, das eigentlich ich nicht öffentlich sage, aber ihr verzeiht mir das, ihr liebt mich so sehr, hier kann ich eigentlich fast alles sagen. Aber das sage ich nur für mich, das sage ich jetzt, es ist keine biblische Lehre, keine theologische Lehre, sondern das sage ich jetzt nur für mich. Aber ich habe so gespürt, wie der Herr zu meinem Herzen gesagt hat: Reinhard, nichts hat der Teufel lieber, als wenn die Kinder Gottes sich ständig die Nachrichten ansehen. Denn dann kann er ihr Herz so richtig voll von Furcht füllen. Ich sehe mir nie Nachrichten an. Wisst ihr warum? Denn die Realität ist, dass was wir ständig in den Nachrichten sehen, hat überhaupt nichts mit der Perspektive Gottes für das Endzeit zu tun, sondern hat damit zu tun, was der Teufel geplant hat, um unser Herz und das Herz der Menschen mit Furcht zu füllen und unser Herz zu erschrecken. Und stell dir mal vor, das Letzte, was wir tun, wir schauen uns die Nachrichten an, unser Herz ist völlig irritiert, weil überall Chaos ist, und dann gehen wir und legen wir uns nieder. Wir schlafen mit einem erschrockenen Herzen auf und wir wachen in der Früh mit einem erschrockenen Herzen wieder auf. Ich sage jetzt nicht, ihr dürft keine Nachrichten mehr schauen, macht, was ihr wollt. Aber was ich euch einfach sagen möchte ist, wie schön ist es doch, am Abend, bevor wir uns ins Bett legen, uns einfach nach dem sinnen, was die Realität der Ewigkeit ist. Unsere Gedanken auf das zu legen, was droben ist. Einfach den Himmel und unsere Realität vor Augen zu halten. Und plötzlich werden wir merken, wie unser Herz ruhig ist. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen, die ich gehört habe von einem außergewöhnlichen Mann Gottes. Und er hat sie selbst erzählt. Sie ist geschehen vor, ich denke, mehr als 20 Jahren. Dieser Mann, er ist heute schon in den über 70, denke ich mal. Dieser Mann vor langer Zeit, ich denke, es war mehr als 20 Jahre, bekam einen Anruf. Und im Anruf wurde ihm gesagt, sein Sohn ist soeben verstorben. Wenn ich mich richtig erinnere, war sein Sohn 20 oder 22 Jahre alt. Sein Sohn ist soeben verstorben. Er setzte sich sofort mit seiner Frau ins Auto und fuhr in das Krankenhaus hin, wo ihr Sohn eingeliefert wurde, bereits tot. Und der Herr hat zu ihm gesprochen, genau von diesem Vers: Lass dein Herz sich nicht erschrecken. Und er hatte etwa 4,5 Stunden Autofahrt bis dorthin zu dem Punkt, wo sein Sohn, sein 22 Jahre alter Sohn, tot im Krankenhaus lag. Jetzt kannst du dir vorstellen, diese Schlacht in seinem Kopf. Kannst du dir vorstellen, 4,5 Stunden im Auto zu fahren mit der Nachricht, dass du weißt, du fährst jetzt hin, um deinen toten Sohn zu identifizieren? Und der Mann hat gesagt: Ich wusste, ich darf mein Herz nicht betrüben lassen. Ich darf mein Herz nicht erschrecken lassen. Ich wusste das. Und er hat gesagt, die gesamte Autozeit hat er nichts gemacht, außer Folgendes. Er hat sich auf Jesus konzentriert. Er hat gesagt: Gott, du bist gut, du bist nur gut, du bist nichts anderes als gut. Du hast meinen Sohn nicht umgebracht, sowas tust du nicht. Ich verstehe gar nichts, aber das ist nicht wichtig. Du bist gut. Der hat den Herrn gelobt, den Herrn gedankt, den Herrn angebetet und hat sich nur seinen Fokus und seine Konzentration auf den Herrn gelegt und ihn gerühmt und ihn verherrlicht und ihn verehrt. Als er hinkam ins Krankenhaus, war sein Sohn bereits in diesem Eisschrank. kalt, körperkalt, war bereits drinnen, war einige Stunden tot. Und als er vor diesem toten Sohn stand, war sein Herz so von Glauben erfüllt, dass er seinen eigenen Sohn von den Toten auferweckt hat. Und der Herr sagte zu ihm, hättest du mir nicht gehorcht und sich dein Herz erschrecken hätte lassen, wäre dein Sohn heute nicht am Leben. Und wisst ihr, als ich diese Geschichte gehört habe, habe ich mich selbst gefragt, wie viel habe ich in meinem eigenen Leben verpasst, weil ich mein Herz habe so erschrecken lassen. Wie viele Dinge in meinem eigenen Leben habe ich selbst Konsequenzen erlitten, die ich hätte nicht erleiden müssen, wenn ich auf mein Herz geachtet hätte. Und ich denke, dass in der Zeit, die auf uns zukommt jetzt, da ist der Herr bereit, Männer, ist der Herr dabei, Männer und Frauen wie dich und mich zuzubereiten, die ein Herz haben, das nach oben gerichtet ist. Und wenn die große Seelernte über uns hereinschwemmt, wenn plötzlich die Leute merken, dass Christus ist die Sehnsucht der Nationen, wenn plötzlich die Leute merken, ich habe alles mir erreicht, ich habe mir alles geschafft, aber ich bin depressiv, meine Ehe ist kaputt, meine Familie ist kaputt gegangen, das kann es doch nicht sein. Und wenn plötzlich der Hunger ihres Herzens herauskommt und wir ihnen die Antwort geben können, nämlich Jesus Christus, der lebendige Retter und Erlöser, ist die Hoffnung, die sie ja brauchen und nach der sie sich sehnen. Und wenn wir Herzen haben, die nicht erschrocken und nicht irritiert sind, dann werden wir diejenigen sein, die diese Menschen ernten können und sie zu Jesus Christus führen können und ihnen dann den Weg leiten können, so wie wir es sollen. Bereiten wir uns vor. Bereiten wir uns vor. Achten wir auf unser Herz. Die Botschaft für uns ist, lass dein Herz sich nicht erschrecken. Erlaube nicht, dass es irritiert wird. Wenn alles tobt herum, blick auf und sag, Vater, ich glaube in dich, aber ich glaube auch in Jesus. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Diese Aussage sage ich jeden Tag ständig, es ist vollbracht. Wisst ihr, ich habe viele Jahre in meinem Christenleben davon oder damit gelebt, wie viel ich schaffen kann. Viele Jahre meines Christenlebens habe ich damit zugebracht, was ich alles im Gebet errungen habe, was ich alles im Fasten errungen habe. Wisst ihr, warum ich heute so gerne faste? Nicht, weil ich irgendetwas von Gott kriegen will, sondern weil ich es einfach so sehr liebe, in der Gegenwart dessen zu sein, der alles für mich vollbracht hat. Plötzlich hat das Fasten eine ganz andere Motivation. Plötzlich ist das Fasten nicht mehr etwas, wo ich Gott zu überzeugen versuche, mir etwas zu geben, sondern wo sein vollbrachtes Werk mein Herz so ergriffen hat, dass es so herrlich und schön ist, in seiner Gegenwart zu sein und meinen Fokus auf die Ewigkeit zu richten und mein Herz zu erfüllen ist, dass plötzlich der Hungergefühl ja gar nicht mehr so wichtig ist. Und wir werden diese Ernte einbringen. Und wir werden aufpassen, dass unsere Herzen nicht erschrocken und nicht irritiert sind. Ich weiß nicht, wo du heute Abend stehst. Ich weiß nicht, wie es dir heute Abend geht. Ich weiß nicht, ob du gerade mit den Umständen stehst, wo dein Herz so richtig irritiert wurde, vielleicht von unerfüllten Verheißungen, vielleicht von Dingen, die du nicht verstehst, die du nicht einordnen kannst, vielleicht von Nachrichten am Job, vielleicht von Nachrichten von deiner eigenen Familie, vielleicht von Chaos um dich herum. Dann möchte der Herr dir heute Abend sagen, bitte lass doch dein Herz nicht erschrecken. Nimm dir Zeit einfach für mich in meiner Gegenwart. Schau auf mein vollbrachtes Werk und du wirst sehen, es ist alles okay. Du wirst sehen, die Ewigkeit gehört dir. Du wirst sehen, je mehr du auf die Realität von oben blickst, desto eigentlich sind diese Sachen ja hier gar nicht das wahrhaftige Problem. Denn alle Dinge wirken zum Guten mit denen, die Gott lieben. Die von ihm berufen sind zu seinem Vorsatz. Alle Dinge dienen zum Guten.